Kim Gum-si, Forscher in des Menschenrechtsinstituts beim Institut für internationale Fragen in der DFRK, veröffentlichte einen Beitrag mit dem Titel »Die Wahrheit über die heuchlerische Menschenrechtspropaganda der USA«. Der Beitrag enthält die Untertitel »Der Menschenrechtsschutz, von dem die USA lauter reden, ist eine Sophisterei. Die Wahrheit über das musterhafte Land für Menschenrechte, für das die USA eintreten, und Registrierung der Verbrechen des Menschenrechtsrichters. Darin wurde enthüllt, dass der Menschenrechtsschutz, von dem die USA sprechen, gleich den Menschenhass und die Menschenrechtsverletzung bedeute und dass die USA ein Menschenrechtsverbrecher der Spitzenklasse seien, der auf die Anklagebank gesetzt werden solle. Weiter wurde unterstrichen, die tollkühne Menschenrechtskampagne gegen die DFRK, die die USA zusammen mit ihren Satellitenstaaten und gemeinen Menschen führen, werde die DFRK mit der Macht der festen Geschlossenheit vereiteln und ihre Würde als Menschenrechtsverteidiger und Leuchtturm der Hoffnung der Menschheit nachhaltig demonstrieren. Die Menschenrechtskampagne der USA gegen die DFRK werde zum Scheitern gebracht werden.